Zum Tag des leuchtenden Sterns, dem größten Festtag der Nation, richteten die Organisationen und Gesellschaften des Generalverbandes der Japan-Koreaner an Marschall Kim Jong-un Glückwunsch-Telegramme. Unter ihnen sind der Ständige Rat des Verbandes koreanischer Gewerbetreibender in Japan, das Zentrale Präsidium des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, das Zentrale Präsidium des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan, der Zentrale Ständige Aufsichtsrat der Gesellschaft der Gewerbetreibenden der koreanischen Jugend in Japan und weitere zentrale Organisationen und unterstellte Gesellschaften, der Zeitungsverlag Joseon Shinbo, die koreanische Nachrichtenagentur, das Opernensemble Kumgangsan und weitere Arbeitsgemeinschaften, die regionalen Direktionen des Generalverbandes der Japan-Koreaner, die koreanische Hochschule und die koreanischen Schulen auf aller Ebenen in Japan. In den Glückwunsch-Telegrammen bezeichnen sie den Feldherrn Kim Jong-il, der eine lichte Zukunft des starken Landes von Baekdusan eingeleitet hatte, Hochachtung und erwiesen den Marschall Kim Jong-un, der die Blütezeit der Revolution zu einer Ära des großen Aufblühens fortsetzt und somit die Hinweise und den lebenslangen Wunsch von Kim Jong-il in die Tat umsetzt, die größte Ehre. Sie betonten, das Leben von Kim Jong-il sei das äußerst glänzende Leben eines herausragenden Patrioten, der die unbesiegbare Geschichte der koreanischen Sache und der Sache der Songun-Revolution geschaffen und ein festes Fundament für das ewige Gedeihen der Nation gelegt habe. Man werde die Geschichte der Blutsverwandtschaft zwischen Kim Il-sung, Kim Jong-il und den Japan-Koreanern unverändert fortsetzen, unbeirrt dem Vaterland treu bleiben und somit mit der Heimat, die unter der Führung von Kim Jong-un von Sieg zu Sieg schreite, die Macht des Generalverbandes der Japan-Koreaner noch nachhaltiger demonstrieren. Für das Gedeihen der Heimat und für das Glück der Landsleute in Japan wünschten sie dem Marschall Kim Jong-un, dem obersten Führer der koreanischen revolutionären Sache und dem Siegesbanner des Generalverbandes der Japan-Koreaner und der koreanischen Bewegung in Japan beste Gesundheit.